What's up? It's the kid 50 Cent. And you're now tuned in the best of merchandise. It's going down. Du siehst mich und kriegst Angst wie bei Darth Vader. Verkaufst deinen Arsch wie ich damals geklaute Fahrräder. Check am Optik G-Day die Tracks. Du bist nicht schön, du siehst aus wie Freeway auf Crack, Homie. Was ist dein Problem? Komm zu Earl. Komm zu mir, ich lass dich verschwinden wie Bird. Trag meine Shirts, es sieht ein Blinder, ihr Kinder seid nerd. Ich führ wie Schindler eine Liste mit dem Unterschied, dass du dann stirbst. Dieses Jahr meinte es, willkommen zurück im Game. Willkommen zurück, Urge, catch das Geld, scheiß auf Fame. Du hast genug davon wie Schulden, jetzt geht's bergauf. Ich battle jeden von euch im Leerlauf. Kumpel, lass uns treffen, vergesst die Glock nicht. Vergesst deine Schmocks nicht, mein kleinster Homie poppt dich. Du bist nichts und nimm, pack mich in deinen dreckigen Mund. Ich pack dich auf offener Straße, schlag dich wie ein dreckigen Hund. Bräute sagen, meine Rhymes sind dreckig und fühlen mein Flow. Du hast eine Wirkung auf Frauen wie Freddy Krüger Sohn. Ich schick drei Typen zu dir, die schwer auf Drogen sind. Ich kenn zwei Sechser aus 10 Texten von dir, die nicht gelogen sind. Bist jetzt ein G, was willst du tun im Club, was aufreißen? Ich kenn Typen in deinem eigenen Block, die in deinem Maul scheißen. Lauf und kauf dir ein Cheese-Eisen. Lauf, Junge, doch wenn ich vor dir steh, komm mir bloß nicht mit so einem beschissenen Peace-Zeichen.